Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Tobias Stephan, alias Xtratobi, und ich bin jetzt im Krähenes Tonstudio zusammen mit dem Mabo. Stell dich doch bitte mal eben vor. Ja, hi, ich bin Matthias aus Essen und du hast mich heute eingeladen, damit ich was zum BPT erzähle, und ich freue mich, weil da auch schon einige Anfragen gekommen sind und vielleicht können hier und heute schon viele dieser Fragen beantwortet werden. Ja, ich hatte selber mir dann mal, deswegen mache ich ja auch Podcasts, weil ich sie selber auch höre, und ich habe mir den Vorstandspodcast auf 3 Tage verteilt auf dem Weg zur Arbeit und zurück angehört, und da habe ich noch in Erinnerung, dass du da mit 2 Dingen in Sachen BPT in Bochum betraut bist. Mal eben vorab, der Bundesparteitag findet ja bekanntermaßen in Nordrhein-Westfalen Bochum statt. Und das wird im November sein. Und welchen Schuh hast du dir da angezogen? Erklär mal ein bisschen, Matthias. Ja, also ich habe damals zusammen mit dem Tim hier aus Essen und der Monika aus Bochum zusammen ein Konzept ausgearbeitet für die Bewerbung auf die Stelle oder den Austragungsort des nächsten Bundesparteitages. Das ist jetzt schon wirklich lange her, weil die erste Idee habe ich vorgestellt, ich glaube, im Oktober oder November letzten Jahres auf dem Ruhrgebiet-Stammtisch. Da kam eben die Idee auf, Bochum bietet viele Vorzüge, und so habe ich das da einfach mal vorgestellt. Und das ist glücklicherweise gut verlaufen, und der Bundesvorstand hat diesem Konzept also zugestimmt. Und jetzt sitze ich mit in der Organisationsgruppe als lokaler Vertreter und bin dabei, den Bundesparteitag mit zu planen. Ich freue mich riesig darüber, dass du das gemacht hast. Vielen Dank dafür, denn nicht, dass ich nicht mobil wäre, aber es wäre für mich tatsächlich der erste Bundesparteitag. Ich habe kaum ein LPT ausgelassen, aber bei Bundesparteitagen war es dann meistens so ungünstig, dass ich schlichtweg keine Zeit hatte, weil der Weg so weit war. Und ich glaube, das gilt auch für einige andere NRW-Leute. Insofern ist es ja fair, dass wir auch mal eine leichtere Chance haben, einen BPT zu besuchen. Ja, jetzt muss man fairerweise sagen, der Weg ist natürlich mehr oder weniger für alle der gleiche. Es ist manchmal natürlich ortsgebunden etwas anders verteilt. Offenbach war sehr zentral. Neumünster war jetzt natürlich hoch im Norden etwas unzugänglicher für bestimmte Personen, gerade wenn sie aus dem Süden kamen. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich auch, jetzt den nächsten Austragungsort mit Bochum hier direkt quasi vor meiner Haustür zu haben. Es muss natürlich aber auch ein Anliegen sein, und daran arbeite ich auch an anderer Stelle, dass möglichst viele Piraten mit wenig Hürden zu einem Bundesparteitag kommen, weil bei uns hat jeder Stimmrecht und es soll auch jeder Stimmrecht ausüben können, und da soll die Entfernung keine Rolle spielen oder nur eine untergeordnete. Und jetzt haben wir ihn zunächst in Bochum, aber mit dem zweiten Konzept, dem dezentralen Parteitag, arbeiten wir jetzt an einer Variante, die uns vielleicht in Zukunft ermöglicht, dass die Wege kürzer werden, beziehungsweise die Möglichkeit, einen BPT zu besuchen, einfacher. Ja, jetzt tun wir mal ein bisschen so, als hätten wir auch noch Hörer, die nicht zur Piratenpartei gehören und die gar nicht wissen, was wir da eigentlich vorhaben. Ich will die Geschichte mal eben grob anreißen und du kannst es ja dann mal detailliert ausformulieren. Der Hintergrund ist ja, dass man der Piratenpartei mal vorgeworfen hat, ihr seid ja alle so klein bei den paar Leutchen, da kann ja jeder noch mitreden auf einem Parteitag und da braucht man ja auch keine Delegierten, aber wenn ihr mal größer wärt, dann funktioniert das ja alles nicht. Und da sind dann ein paar Leute auf das Stichwort dezentraler Parteitag gekommen. Und dann erklär uns mal bitte, wie man sich das so allgemein vorstellt und warum das unser Weg ist, um die Probleme zu umgehen, die man hat, wenn man keine Delegierten haben möchte. Genau. Also wenn man sich die Mitgliederzahlen oder die Entwicklung der Mitgliederzahlen letzter Zeit mal angesehen hat, dann konnte man stellen, dass nach Berlin wieder ein reger Zulauf hier der Partei zugute kam. Und auch nach der Wahl hier in Nordrhein-Westfalen haben wir speziell hier einen Mitgliederzuwachs und sind jetzt, glaube ich, bei momentan 6.000 Mitglieder allein in Nordrhein-Westfalen. Und jeder ist stimmberechtigt. Und das hat in Neumünster dazu geführt, dass wir ca. 1.500 akkreditierte Piraten hatten auf dem Parteitag. Und durch die zentrale Lage in Bochum und das Einzugsgebiet hier in Nordrhein-Westfalen gehen wir stark davon aus, dass wir mit Sicherheit an die 2000 Mitglieder in Bochum erwarten dürfen. Und das stellt einen natürlich dann langsam aber sicher vor organisatorische Schwierigkeiten. Eine Idee, die jetzt nicht von mir kommt, sondern die schon länger existiert hier in der Partei, zu der es auch mal eine sehr aktive AG auf Bundesebene gab, um den Michael Ebner herum, hat sich also Gedanken zu dem Thema gemacht, wie man also möglichst vielen Piraten auch die Möglichkeit gibt, einen Parteitag zu besuchen. Wir haben gerade das Thema Entfernung angesprochen, manche haben aber auch keine Zeit, weil es fast von Bayern nach Neumünster ein Tag Anreise ist. Das sollte man natürlich auch noch immer einberechnen. Und die haben sich überlegt, was man tun kann, damit man diese Sachen eben umgeht. Und eine Variante ist es nun, einen zweiten Standort oder einen dritten Standort vielleicht zu benennen, um parallel in mehreren unterschiedlichen, räumlich voneinander getrennten Hallen ein und dieselbe Veranstaltung durchzuführen. Das heißt, man arbeitet sozusagen darauf hin, dass es ein Konzept gibt, das es uns ermöglicht, auf dem vielleicht übernächsten Bundesparteitag, der wohl im Raum Bayern-Baden-Württemberg stattfinden wird, soweit ich informiert bin, uns hoffentlich die Möglichkeit gibt, einen Satelliten hier in Nordrhein-Westfalen abzuhalten, so dass die Piraten aus Nordrhein-Westfalen oder der Umgebung, vielleicht auch aus Norddeutschland, die Möglichkeit haben, sich in einer Halle hier einzufinden, was natürlich den Fahrtweg erheblich reduzieren würde und gleichzeitig den Piraten die Möglichkeit gibt, aber auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Es gibt unterschiedliche Konzepte und wir verfeinern jetzt technische Möglichkeiten und organisatorische Möglichkeiten, damit wir einen kleinen Test in Bochum starten können. Bochum wird also noch ein ganz normaler, in Anführungszeichen, herkömmlicher Parteitag. Und wir arbeiten jetzt darauf hinaus, dass hoffentlich der nächste Bundesparteitag dann, der dann nicht in Bochum stattfinden wird, sondern wie schon angesprochen in Süddeutschland, uns die Möglichkeit bietet, das dann mal unter Live-Bedingungen umzusetzen. Das würde ja heißen, dass auch alle Piraten das gleiche Feeling haben, was sie dann von einem Parteitag erwarten. Man ist da, man trifft die bekannten Gesichter und vielleicht natürlich nicht alle, das ist dann nicht möglich, aber ansonsten wäre das doch nah an dem, was man jetzt auch hat und man kann halt immer hinfahren. Und die Basisdemokratie, die bei uns ja immer wieder kritisiert wird, insofern, als dass die Piraten sie ja angeblich gar nicht so leisten, wie es notwendig wäre, was bedeutet, dass ja die Presse gerne sagt, bei über 30.000 Mitgliedern kommen ja nur 1.500, wo ist denn da die Basisdemokratie? Da würden wir dann natürlich entsprechend mit einem dezentralen Parteitag reagieren und das wird uns sicherlich, hoffe ich doch mal, vor der Bundestagswahl gelingen. Das wird ein Novum auch für die Presse werden, oder was meinst du? Ja, ich hoffe doch. Also wir befinden uns ja auch in der Vorbereitung zum Bundestagswahlkampf und es würde ein weiteres Mal zeigen, dass die Piraten bereit sind, neue Wege zu gehen an der Stelle. Und auch in der Lage sind, und das wurde ja jetzt schon heiß diskutiert in letzter Zeit, die neuen Mitglieder, die sich teilweise auch als sogenannte Offliner betrachten, auch zu integrieren. Das war ja auch etwas, was in der Presse zuletzt heiß diskutiert wurde, ob die Piraten in der Lage sind, auch solche neuen Mitglieder aufzunehmen und einzubinden. Und ein dezentraler Parteitag bietet da natürlich die Möglichkeit, ein herkömmliches System so umzubauen, dass man die gleichen Möglichkeiten hat wie bisher, ohne technische Hürden aufzubauen. So, jetzt bist du nicht nur einfach Basispirat und der sich darum bemüht, sondern du hast auch da den Rückhalt vom Vorstand bekommen, richtig? Ja, genau. In der letzten Vorstandssitzung wurde also einstimmig beschlossen, dass ich da eine Beauftragung erhalte und jetzt hier für die Landesebene Nordrhein-Westfalen also damit beauftragt wurde, ein Konzept aufzustellen, technisch wie auch organisatorisch, die es uns erlaubt, auch rechtlich sicher diese Veranstaltung durchzuführen. Ich bin, wie gesagt, bereits aktiv geworden und habe die Leute, die bereits einen dezentralen Parteitag abgehalten haben, mit ins Boot geholt, beziehungsweise morgen findet nochmal eine Mumble-Sitzung statt, wo alle Personen, egal ob sie sich in der Planungsphase befinden oder Interesse haben, beziehungsweise schon einen durchgeführt haben, in irgendeiner Art und Weise was mit dem Thema zu tun haben, also zusammenbringe und wir uns jetzt auch bundesweit abgleichen, was unseren Kenntnisstand angeht und hoffe dadurch natürlich etwas strukturierter jetzt an die Sache gehen zu können, damit wir da auch bis in den Herbst hinein ein vernünftiges Konzept haben, das wir dem Vorstand präsentieren können. Ja, liebe Piraten, also wenn das in irgendeiner Form schief geht mit dem dezentralen Parteitag, dann wissen wir jetzt, auf wen wir rumhacken müssen. @MatthiasBock1. Nein, nein, Scherz beiseite. Wir sind ja froh, wenn sich jemand darum bemüht und deswegen machen wir ja einen Test, damit wir rausfinden, wo die Probleme liegen. Wo liegt denn deiner Meinung nach das größte Problem? Was ist das Schwierigste beim dezentralen Parteitag? Da will ich vielleicht mal auf die Erfahrungen von Trier anspielen. Da gab es nämlich zwei sehr engagierte Piraten, die das mit dem KV Trier bereits einmal auf die Beine gestellt haben vor einiger Zeit. Der Heimdall und der Düsenberg sind in der Richtung also sehr aktiv und haben den ersten dezentralen Kreisparteitag auf die Beine gestellt. Als ich dort war, als technischer Protokollant, wurde ich auch direkt eingebunden, sind mir natürlich gewisse Dinge aufgefallen. Der technischen Seite muss man sagen, ist es wichtig, dass die Übertragung von Bild und Ton einwandfrei funktioniert. Das sehe ich allerdings als von der technischen Seite her zwar als kleine Herausforderung, die ich aber für problemlos umsetzbar halte. Ich habe da schon von einigen Seiten gehört, welche Lösungen man da jetzt vorschlägt, beziehungsweise man ist sogar schon dabei, die zu testen. Und es hörte sich also sehr gut an, egal ob das von Seiten der AG Technik kam oder der AG Events, beziehungsweise im KV Dortmund, die bereits auch schon an dieser Thematik arbeiten. Da habe ich also vollstes Vertrauen in die Leute, die sich damit beschäftigen. Die andere Sache ist die, dass sich die Versammlungsleitung noch spezieller als bisher auf diese Veranstaltung vorbereiten muss. Jetzt wird es so sein, dass es nicht mehr einen einzigen Veranstaltungsleiter geben wird, sondern mehrere. Versammlungsleiter, was habe ich gesagt? Veranstaltungsleiter, nicht schlimm. Versammlungsleiter. Ich schneide das auch ganz bestimmt raus. Ganz ruhig drin lassen, nicht schlimm. Wäre auch gelogen gewesen. Das ist auf jeden Fall die wichtige Komponente, die jetzt hinzukommt, die anders gehandhabt werden muss und die jetzt Rücksicht auf den jeweiligen Partner am anderen Veranstaltungsort nehmen muss. Und das zu koordinieren ist jetzt die Herausforderung. Ich denke aber, da sehr fähige Piraten mit dabei sind, mit im Team sind, dass wir das hinbekommen. Ja, ich stelle mir gerade vor, es gibt ja auf so einem Parteitag immer mal ein paar knifflige Situationen, wo ein Versammlungsleiter eine Entscheidung fällt, was nach Geschäftsordnung geht oder nicht geht. Und schwierig wird es ja dann, so stelle ich mir das gerade vor, wenn in NRW der Versammlungsleiter entscheidet, das geht nicht und in Berlin entscheidet einer, naja, das können wir doch so machen. Da wird es natürlich dann durchaus haarig. Haben die eine Chance, sich dann eben kurz abzusprechen oder wie kann das aussehen? Das kann beispielsweise so aussehen, dass man zusätzlich zu den Versammlungsleitern vor Ort einen globalen Versammlungsleiter wählt, sozusagen der Oberschiedsrichter, der dann die Hoheit hat über die Entscheidung, der also beide per Bild- und Tonübertragung sich einen Überblick über die Versammlung verschafft, an dem einen wie auch an dem anderen Standort oder an dem dritten Standort, je nachdem, und dann die Entscheidung fällt. Bei heiklen Situationen, wie wir sie in Offenbach zum Thema BGE beispielsweise hatten, wird es ohnehin so sein, dass auch weiterhin schriftliche Wahlen stattfinden. Das heißt, die kniffligen Situationen entstehen bei den Meinungsbildern. Und da eben noch keine schriftliche Auszählung stattfinden kann, und da ist es dann wirklich wichtig, dass die Versammlungsleiter, wie ich das gerade schon erwähnte, sehr geschult und sehr professionell und sehr emotionsfrei an die Sache gehen und mit Rücksicht auf diese besondere Situation, denke ich mal, dass wir das hinbekommen. Ja, ich überlege gerade, wenn es um ein Meinungsbild geht und da ist es knapp und das ist dann knapp bei verschiedenen Standorten, da kann es ja tatsächlich knifflig werden. Genau, das ist etwas, was in diesen Fällen durch die Geschäftsordnung geregelt werden muss. Und deshalb weicht die GO, an der wir jetzt gerade auch noch arbeiten, um das verfeinert bzw. auf eine dezentrale Variante ausgerichtet besser fixieren zu können, daran, dass das eindeutig geklärt ist, was in solchen Fällen eben passiert. Also das sind so ein, zwei Punkte, die man kritisch hinterfragen muss, die man aber auch im Vorfeld exakt definieren kann, was dann eintritt, ob man das Meinungsbild auszählen lässt, ob man zusätzliche Helfer für die Veranstaltungs-, für die Versammlungsleitung eben zur Verfügung stellt, damit das im Zweifel wirklich eindeutig geklärt werden kann. Bei allen neuen Ideen ist es ja immer so, dass es immer Bedenkenträger und Kritiker gibt. Was ist das Hauptargument der Kritiker beim dezentralen Parteitag? Wo sehen die größte Gefahr? Die größte Gefahr bestand, ich glaube, bis zum letzten Jahr hin in der rechtlichen Unsicherheit. Also wenn man einen gerade auf höherer Ebene, auf Landesebene oder auf Bundesebene natürlich solche Entscheidungen in dieser Form trifft, dann ist es einfach wichtig, dass die rechtlich verbindlich sind. Also das heißt, unanfechtbar. Dazu gab es ein Gerichtsurteil vom Oberlandesgericht Hamm, Ende November letzten Jahres. Reicht. Ich glaube, 29. Aber das kann man auch googeln. Ich wollte gerade sagen, aber der Inhalt ist ja wichtig. Und das sagt ganz klar aus, dass jeder Verein oder jede Partei sozusagen sich die eigene Form gibt, wie sie die Veranstaltung durchzuführen hat bzw. durchführen möchte. Und daher besteht Rechtssicherheit in Form dessen, dass man also das die dezentrale Variante durchführen kann. Jetzt wiederum bedeutet natürlich, dass man auch eine Veranstaltung schlichtweg durchführt und eine negative Feststellungsklage auch mal anstreben kann, um nochmal zusätzliche Sicherheit zu schaffen. Und das ist die eine Variante, die Kritiker also anbringen. Erkläre das mal eben mit der negativen Feststellungsklage. Das ist nicht jedem bewusst, was das bedeutet. Okay, man führt also ganz normal eine Veranstaltung durch und dann zeigt man sich sozusagen selber an. Wenn dann nämlich bei dem Verfahren festgestellt wird, dass alles rechtskonform geschehen ist, dann ist man auf der sicheren Seite und kann dadurch sozusagen festhalten, dass man eine Rechtsgrundlage geschaffen hat, die verbindlich den geltenden Gesetzen entspricht, also sprich dem Vereins- und Parteienrecht. Und dadurch würde man zusätzliche Sicherheit gewinnen und das wäre jetzt eine Überlegung wert, das nach der ersten Veranstaltung dann auch so zu tun, um dann wirklich nochmal hundertprozentig sicher gehen zu können. Aber es ist, wie gesagt, mit diesem Urteil vom OLG Hamm aus dem letzten Jahr schon fast hinfällig geworden, weil die im O-Ton fast das bereits bestätigt haben. Und der nächste Schritt ist jetzt einfach, diese Veranstaltung so zu verfeinern von den organisatorischen Abläufen her, sprich die GO anzupassen und auch die Versammlungsleiter zu schulen, dass wir das durchführen können, weil das zweite ist auch schon der Punkt gewesen, den du schon angesprochen hast, was ist in den kritischen Situationen, wenn Versammlungsleiter eben kritische Meinungsbilder auszählen. Das ist wirklich ein Punkt, an dem gearbeitet werden muss. Ich würde zunächst einmal hingehen, um eine klassische Variante zu wählen und würde die Helfer aufstocken, dass die Helfer also wirklich auch eine größere Rolle spielen, wenn es darum geht, verbindliche Aussagen zu einem Meinungsbild zu treffen. Das sind alles gewählte Ämter. Das heißt, man wählt auch die Leute seines Vertrauens dorthin, wie bei jedem anderen Parteitag auch. Und ich denke, das dieses Vertrauen sollte so groß sein, dass das ähnlich einem normalen Parteitag geschieht und die Kritiker damit besänftigt werden. Ja gut, schlussendlich muss man es erstmal ausprobieren. Ich stelle mir nur gerade vor, also analog zur Landeswahlleitung wird es ja auch eine Bundeswahlleitung geben und in dem Landeswahlgesetz oder dann im Bundeswahlgesetz wird sicherlich nicht definiert sein, wie mit dezentralen Parteitagen umzugehen ist. Die müssen sich ja dann auch ein bisschen auf die Piratenpartei einstellen. Ne? Ja, aber das steht wie gesagt in diesem Urteil vom OLG Hamm. dass das der Partei obliegt, die Ausführungen dieser Veranstaltung eben zu bestimmen. In dem Urteil wird beispielsweise nämlich darauf eingegangen, dass auch die Möglichkeit bestünde, so einen Online-Parteitag abzuhalten. Das ist vielleicht der nächste Schritt, aus meiner Sicht aber wieder technische Hürden aufbaut und an dem ich jetzt momentan noch nicht so arbeiten kann. Das sollte man aber vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es ja noch andere Varianten gibt, an denen wir arbeiten können. Und das wird also, wie gesagt, da abgedeckt mit diesem Urteil. Okay. Matthias, ich glaube, wir haben jetzt in circa 20 Minuten einen ziemlich guten Überblick bekommen über das, was geplant ist. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, als Sebastian Nerz das irgendwann mal erwähnt hatte, 2011. Und das scheint ja alles so, oder es wirkt alles sehr fortgeschritten. Man hat sich eine Menge Gedanken dazu gemacht. Und wenn Probleme auftreten, werdet ihr das jetzt ja bemerken. Deswegen ist der Test ja da. Und ich glaube, da können wir zuversichtlich sein, dass ihr damit erfolgreich sein werdet. Ja, ich hoffe, Mitte September wird es also beispielsweise einen weiteren Test im KV Diepholz in Niedersachsen geben. Dort werde ich also auch vor Ort sein. Und es gibt auf Landesebene hier sehr, sehr viele Kräfte, unterschiedliche Kräfte, die jetzt wirklich hart daran arbeiten, dass wir ein Konzept ausstellen. Und ich freue mich darauf, mit den unterschiedlichen AGs da zusammenzuarbeiten, egal ob es die AG Events oder AG Technik ist, beziehungsweise die AG Geschäftsordnung, die gibt es da auch noch. Die sind also alle mit im Boot und arbeiten da jetzt eifrig dran, dass wir da möglichst schnell zu Potte kommen und auch noch im Bundestagswahlkampf etwas abliefern können, was dem Piraten entspricht. Jetzt, ich wollte eigentlich schon das Ende einleiten, aber jetzt interessiert mich das technisch auch noch mal ein bisschen. Mit welcher Software macht ihr das, dass da die Bilder, dass das Bild und Ton dann immer übertragen werden? Da gibt's gerade konkurrierende Modelle. Da würde ich einfach vorschlagen, noch mal ganz speziell die AG Technik anzusprechen. Es gibt da nämlich unterschiedliche Vorstellungen, wie das geschieht. Also man kann es auf unterschiedliche Art und Weise machen. Das eine ist zentral, das andere ist dezentral. Das hängt ein bisschen von der Servertechnik ab. Ich bin aber, wie gesagt, kein Techniker. Ich bin mehr der Koordinator. Okay, okay. Da fragst du dann besser die Spezialisten, die dir mit Sicherheit besser Auskunft geben können. Also jetzt habe ich den Fulleren noch hier. Jetzt, das ist natürlich der Vorteil, wenn man das über Mumble macht. Ne? Einen Moment mal eben. Ja, da gibt es sowas, der lässt sich nicht in den Raum holen. Ja, ich hatte keine Chance. Der hat bestimmt irgendwelche Rechte, die ich nicht habe. Ich wollte ihn gerade dazu holen, geht leider nicht. Ja, schade. Ich hätte ihn jetzt gerne gefragt. Es wird auch sicherlich, sonst soll ja den einen oder anderen Piraten geben, der Technik interessiert ist. Aber dann müssen wir die Frage jetzt mal aussparen. Ich bin da ja auch nicht so firm, welche Varianten es da gibt. Aber das ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste für uns ist, dass es grundsätzlich getestet wird. Und das macht ihr. Du hast jetzt umfassend informiert. Dafür danke ich dir. Und wenn es da irgendwas Neues gibt, wie immer, dann einfach mal was dazu sagen, dann sprechen wir nochmal kurz drüber. Genau, also wir brauchen jetzt bestimmt nochmal 1-2 Monate, um die Sachen voranzutreiben und wir können da gerne nochmal wieder so ein kleines Update hinterher schieben und dann gebe ich einfach mal einen Überblick über das, was wir bis dahin dann geplant haben oder geschafft haben. Das ist auch eine ganz gute Erfolgskontrolle für mich und du kannst dann kritisch nachfragen, wie weit wir sind. Ich bin ja gar nicht so kritisch, oder? Ja, kannst dann ruhig machen. Spornt ja dann an. Okay. Ich würde dich dann darum bitten, dich aktiv zu melden. Es gibt ja bei uns immer ganz viele Baustellen und wir haben bisher noch kein Ticketsystem, wo wir das dann alles nachfassen, wen wir noch nach allen Dingen fragen wollen. Deswegen drücke ich dir das mal aufs Auge und sage einfach, du meldest dich und sagst, wenn es was Neues dazu gibt. Ja, okay, alles klar, mach ich. Okay, Matthias, vielen Dank und schönen Abend noch. Ja, wünsche dir auch. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.